Die Blendung von Elias Canetti. 12. Teil: Welt im Kopf. Weil der Herrgott nicht will, nutzt das gar nichts. Sei nicht böse. Nicht nervös. Sag es war nichts. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum. Und der Herrgott, was immer, warum? Listenreicher Odysseus. Übrigens haben wir uns noch gar nicht recht begrüßt, sagte Georgin, als er wieder eintrat. Aber ich weiß, du bist ein Feind von Familienszenen. Er holte Wasser und bat Peter, stillzuhalten. Als Kind habe ich deine Bücher lieber nicht verstanden. Am liebsten hätte ich Tag und Nacht Theater gespielt und die Mutter geküsst. Du hattest von Anfang an dein Ziel im Auge. 12 Jahre habe ich dich nicht gesehen. Nach Paris kommst du nicht. Ich kenne deine Ansicht über die Franzosen und über das Reisen. Mir fehlt die Zeit. Sag selbst, wann soll ich dir danken, wenn nicht jetzt? Übrigens habe ich deine Kant-Konfuzius-Arbeit mit solcher Spannung gelesen, wie nicht einmal Kant oder des Konfuzius selbst. Ich verstehe natürlich nichts davon. Ich kann ja kein Wort Chinesisch. Aber deine Folgerungen gehen jeden an, der seine eigenen Wurzeln begreifen will. Ich verstehe natürlich nichts davon. Darf ich wissen, woran du jetzt arbeitest? Während er die Hand wusch und verband, beobachtete er beharrlich, aber so unauffällig er konnte, die Wirkung seiner Sätze auf dem Gesicht des Bruders. Du verwechselst mich mit einem deiner Patienten. Mir verdankst du gar nichts. Ich hasse Schmeicheleien. Aristoteles, Konfuzius und Kant sind dir gleichgültig. Wenn ich Einfluss auf dich gehabt hätte, wärst du jetzt nicht Direktor einer Idiotenanstalt. Du brauchst kein Interesse zu heucheln. Bleib bei deinen Verrückten. Du redest zu viel, weil du dich immer unter Menschen herumtreibst. Gut, gut. Ich möchte mir deine Bücher oben ansehen. Kommst du mit? Für meine Bibliothek brauchst du einen Tag. In einer Stunde siehst du nichts. Bleib hier, ich warne dich. Wovor? Es stinkt in der Wohnung. Wonach denn? Nach Frau, um keinen stärkeren Ausdruck zu gebrauchen. Du übertreibst. Du bist ein Schürzenjäger. Deine Erfolge beruhen auf schamloser Schmeichelei. Aus Vergnügen am Lügen bist du Irrenarzt geworden. Warum nicht Schauspieler? Schäm dich vor deinen Kranken. Bittere Wahrheit ist denen ihr Elend. Sie klagen, wenn sie sich keinen Rat mehr wissen. Ich kann mir einen solchen armen Teufel vorstellen. Peters Stimme schnappte über. Hast du ihn damit geheilt? Nein. Seine Frau zu Hause wird ihn genauso quälen wie früher. Sie wird ihn quälen bis zu seinem Tode. Wenn Leute krank und am Tode sind, dann gleichen sie sehr den Irren, sagt Wang Chung, ein scharfer Kopf. Sperr alle Frauen in deine Anstalt, treib mit ihnen, was du willst, leb dich aus, stirb verbraucht und verblödet mit 40. Wenigstens hast du die kranken Männer geheilt und weißt, wofür du Ruhm und Ehren einstreichst. Georg bemerkte sehr wohl, wann Peters Stimme überschnappte. Es genügte, dass seine Gedanken zur Frau oben zurückkehrten. Er sprach noch gar nicht von ihr, und schon verriet sich in der Stimme ein schreiender, greller, unheilbarer Hass. »Ich glaube«, sagte Georg und legte reizendes Mitleid auf, »dass du die Bedeutung der Frauen stark überschätzt.« »Du nimmst sie zu ernst. Du hältst sie für Menschen wie wir. Ich sehe in den Frauen ein nur vorläufig notwendiges Übel. Manche Insekten schon haben es besser als wir.« »Im Schwarm, bei dem Tausende und Abertausende von Tieren scheinbar sinnlos zugrunde gehen, sehe ich eine Befreiung von der gespeicherten Geschlechtlichkeit. Die Tiere vergessen. Eine ungeheuerliche Erinnerung hat sie gepackt, was sie sind. Blinde Zellen eines fanatischen Ganzen. Jedes will für sich sein. Bei 100 oder 1000 von ihnen fängt es an. Der Wahn greift um sich. Ihr Wahn, ein Massenwahn. Die Soldaten verlassen die Eingänge. Der Stock brennt vor unglücklicher Liebe. Sie können sich ja nicht paaren, sie haben kein Geschlecht. Blinde Zellen, der Lärm, die Erregung, alles Gewohnte überbietend, lockt ein Ameisengewitter an. Durch die unbewachten Tore dringen die Todfeinde ein. Welcher Krieger denkt an Verteidigung? Jeder will Liebe. Der Stock, der vielleicht Ewigkeiten gelebt hätte, die Ewigkeiten, nach denen wir uns sehnen, stirbt. Stirbt. Stirbt an Liebe, an dem Trieb, durch den wir, eine Menschheit, unser Weiterleben fristen. Eine plötzliche Verkehrung des Sinnreichsten ins Sinnloseste. Es ist, man kann das mit nichts vergleichen, als ob du dich eines helllichten Tages bei gesunden Augen und voller Vernunft mitsamt deinen Büchern in Brand setzen würdest. In Brand? Niemand bedroht dich. Du hast Geld, so viel du brauchst und willst. Da legst du, ohne Anlass, in diesem gesegneten und unerschöpflichen Zustand Feuer an deine Bücher. Feuer. Und lässt sie und dich ganz ruhig darin verbrennen. Das wäre ein Geschehen, das entfernt an jenes im Termitenstock heranreichte, ein Hervorbrechen des Sinnlosen, wie dort, nur nicht in so großartigen Maßen. Ob wir das Geschlecht einmal überwinden werden, wie die Termiten? Ich glaube an die Wissenschaft täglich mehr. Und täglich weniger an die Unersetzbarkeit der Liebe. Es gibt keine Liebe. Was es nicht gibt, kann weder ersetzbar noch unersetzbar sein. Die wirklich großen Denker sind vom Unwert der Frau überzeugt. Such in den Gesprächen des Konfuzius, wo du 1000 Meinungen und Urteile über alle Dinge des täglichen und mehr als täglichen Lebens findest, einen Satz, der die Frauen betrifft. Du findest keinen. Der Meister des Schweigens übergeht sie mit Schweigen. Hart wie ein Baum, wie Flüsse so krumm, bös wie ein Weib, so böse und dumm. Einer der ältesten indischen Sprüche. Gutmütig wie Sprüche meistens, am furchtbaren Gegenstand gemessen. Ich bewundere dein Gedächtnis. Du hast die heiligen Bücher aller Völker im Kopf. Nicht nur die der Inder. Allerdings zahlst du für dein wissenschaftliches Gedächtnis mit einem gefährlichen Mangel. Du übersiehst, was um dich vorgeht. Erzähle mir, wie du an diese Frau geraten bist. Wie sie dich belogen und betrogen, verhandelt und umgewandelt hat. Erzähle mir die Bosheiten und Dummheiten, aus denen sie nach deinem indischen Spruch besteht. Peter zuckte mit der linken Braue. Memoiren sind uninteressant. Ich verzichte auf Geschichten. Du lebst von deinen Irren. Ich von meinen Büchern. Was ist anständiger? Meine Bücher habe ich im Kopf. Du brauchst eine ganze Irrenanstalt. Armer Kerl, ich habe sie gehasst. Ich hasse sie noch jetzt. Über den Tod hinaus hasse ich sie. Ich habe ein Recht auf Hass. Ich werde dir beweisen, dass alle Frauen Hass verdienen. Du meinst, ich verstünde mich nur auf den Orient. Die Beweise, die er braucht, holt er sich aus seinen Spezialgebieten. Das denkst du dir. Ich werde dir das Blaue vom Himmel herunterholen. Aber keine Lügen. Wahrheiten, bis es dir blau vor den Augen wird. Nicht schwarz. Blau, blau, blau. Denn blau ist die Farbe der Treue. Peter jappte. Um den Mund zuckte es heftig. Aber lassen wir das. Du erniedrigst mich. Ich sollte schweigen. Du machst mich zu einer keifenden Megäre und ich hätte Argumente. Eine Zunge, die verzweifelte Bewegungen vollführte. Sie erinnerte an einen Ertrinkenden. Er will mir nichts erzählen. Warum misstraut er mir? Er fürchtet, ich verhöhne ihn im Stillen, weil er geheiratet hat. Wenn ich die Aphrodite treffen könnte, würde ich sie erschießen. Den Begründer der kynischen Schule Antisthenes liebte er wegen dieses Ausspruches. Da kam eine alte Vettel und zerrte den Aphrodite-Töter ins Unglück. Georg empfand Schadenfreude. Der Frau war er davongelaufen. Peter hatte Grund, sich für einen Feigling zu halten. Er warf nicht die Frau zur Wohnung hinaus, sondern sich selbst. Sie hat ihm keine Ruhe gegeben, denkt Georg. Nicht bei Nacht, nicht bei der Arbeit. Eine Laune trägt an seiner Ehe die Schuld. Er hat sie gegen seinen Willen geschlossen. Das verzeiht er sich nicht. Es ärgert ihn, dass er nur an den kategorischen Imperativ und nicht an Gott glaubt. Sonst schöbe er diesem die Schuld zu. Du siehst doch, dass ich nicht verrückt bin. Ich bin nicht einmal verstört. Ich habe viel mitgemacht. Aufregung ist keine Schande. Warum verhöhnst du mich? Mein Gedächtnis ist intakt. Ich weiß alles, was ich will. Ich habe mich in der Gewalt. Warum? Weil ich einmal geheiratet habe? Ich habe keine einzige Liebschaft hinter mir. Liebe ist ein Aussatz, eine Krankheit, von den Einzellern an weiter vererbt. Andere heiraten zwei- und dreimal. Ich hatte nichts mit ihr zu tun. Du beleidigst mich. Das hättest du nicht sagen dürfen. Wahnsinnige tun das vielleicht. Ich zünde meine Bibliothek nicht an. Deine Irrenanstalt würde ich anzünden, bis sie lichterloh brennt, mit sämtlichen Insassen, mit mir, aber nicht meine Bibliothek. Bücher sind mehr wert als Verrückte. Bücher sind mehr wert als Menschen. Das verstehst du nicht, weil du ein Komödiant bist. Du brauchst Applaus. Bücher sind stumm. Stumm. Sie sprechen und sind stumm. Das ist das Großartige. Sie sprechen und du hörst sie rascher, als wenn du hören müsstest. Peter war aufgestanden, sobald von den Büchern die Rede war. Der bloße Gedanke, er könne seine Bücher anzünden, brannte Peter mehr als Feuer. Seine Bibliothek. Sie ersetzte ihm die Menschen. Diesen Schmerz hätte man ihm ersparen sollen. Aber auch er war nicht umsonst. Durch ihn erfuhr Georg, dass es ein Heilmittel gegen die Frau gab, sicherer als Gift, eine übermäßige Liebe, die man gegen jenen Hass nur ins Feld zu führen hatte, um ihn auszulöschen und zu vernichten. Für Bücher, die man gegen eine bloß erdachte Gefahr dermaßen in Schutz nahm, verlohnte es sich, weiterzuleben. Ich werde die Frau rasch und geräuschlos hinauswerfen. Seine Geldaffären regeln. Vorerst muss ich ihn beruhigen. Am ruhigsten ist er, wenn er seinen Hass hinter mythischen oder historischen Weibern versteckt. Hinter diesen Bollwerken seines Gedächtnisses fühlt er sich vor der Frau oben sicher. Sie könnte ihm darauf nicht einmal antworten. Im Grunde ist er beschränkt und von kleinlichem Charakter. Sein Hass gibt ihm einigen Schwung. Du hast dich unterbrochen. Du hattest noch etwas Ernstliches zu sagen. Georg schnitt ganz ruhig mit sanfter und erwartungsvoller Stimme Peters holprige Ausfälle ab. Lernen kann man immer. Auch von einem Pedanten. Die Frau ist ein Unkraut, habe der heilige Thomas von Aquin gesagt, das rasch wächst. Ein unvollendeter Mensch. Ihr Körper gelangt nur darum früher zur Reife, weil er von minderem Wert ist, weil die Natur sich weniger um ihn bekümmert. Und wo behandle Thomas Morus, der erste moderne Kommunist, die Ehegesetze der Utopia? Im Kapitel von der Sklaverei und den Verbrechen. Nach und nach nahm Peters Leidenschaft ab. Er sprach immer ruhiger, furchtbare Verbrechen streifte er leicht hin. Georg benützte eine kleine Gedächtnispause und erlaubte sich, ehrerbietig und in unveränderter Erwartung, einen Vorschlag zu unterbreiten, der allerdings bloß eine Mahlzeit betreffe. Peter nahm ihn an. Er ziehe es vor, außer Hause zu speisen. Das Kabinett habe er satt. Jo? Im Restaurant nahm Peter umständlich Platz. An seinem Stuhl rückte er so lange, bis er einer anwesenden Dame den Rücken kehrte. Der Zahlkellner, ein Herr von gediegenem Äußern, stand vor Georg, den er für den Gönner des verhungerten Zweiten hielt, und nahm die Speisen auf. Da erhob sich plötzlich Peter. »Wir verlassen dieses Lokal.« Der Kellner bedauerte sehr. Er schob sich selbst die Schuld zu und ergoss sich in Höflichkeit. Georg fühlte sich peinlich berührt. Ohne Erklärung gingen sie. »Hast du die Vettel gesehen?« fragte Peter draußen. »Sie hat zu mir herübergeschaut. Zu mir? Ich bin kein Verbrecher. Wie untersteht sie sich, mich zu mustern? Was ich getan habe, kann ich verantworten.« Im zweiten Restaurant nahm Georg eine Loge. Beim Essen setzte Peter seinen unterbrochenen Vortrag fort, langsam und langweilig, die Augen immer auf der Lauer, ob der Bruder auch höre. Georg bestellte Champagner. »Sprich da rascher, so wird er eher fertig.« »Außerdem erfahre ich seine Geheimnisse.« Peter weigerte sich zu trinken. Er verabscheue den Alkohol. Dann trank er doch. »Er trank viel. Mit Feuer verteidigt er das Recht des Mannes auf Beseitigung seiner Frau.« Neues über den eigenen Fall seines Bruders erfuhr Georg nicht. Die Meinung, die er sich gebildet hatte, blieb trotz Alkohol intakt. Schäden an pedantischen Hirnen sind leicht zu reparieren. »Exakt entstehen sie, exakt werden sie geheilt.« Diese Fälle sind die einzigen, die Georg nicht liebt. Es sind keine Fälle. »Wer angeheitert dasselbe bleibt, der trocken war, verdient die schlechteste Meinung.« »Welche gefräßige Fantasielosigkeit in diesem Peter. Ein bleiernes Hirn aus gegossenen Lettern, kalt, starr und schwer.« »Der kühnste Gedanke, zu dem ein Philologe sich aufschwingt, ist der eines Mordes an seiner Frau.« »Aber da muss die Frau schon von monströser Struktur sein, rund 20 Jahre älter als der betreffende Philologe, sein boshaftes Ebenbild, das mit lebenden Menschen umgeht, wie er mit den Texten großer Dichter. Wenn er den Mord noch ausführte, wenn er die Hand gegen sie erhöbe und nicht im letzten Augenblick zurückzuckte, wenn er an seinem Verbrechen zugrunde ginge, Konjekturen, Manuskripte und Bibliothek, alles, was in sein mageres Herz hineingeht, seiner Rache opferte, dann ehre seinem Andenken. Aber er fertigt sie lieber ab. Vorher telegrafiert er seinem Bruder. »Er bittet um Hilfe für keinen Mord. In 50 Jahren ehrt ihn die chinesische Nationalregierung durch eine Statue. Kinder, anmutige, zarte Geschöpfe mit schiefen Augen, gespannter Haut, spielen auf einer Straße, die nach ihm heißt.« »Welch ein Glück, dass man überhaupt so wenig weiß.« Am frühen Nachmittag brachte er den Philologen in sein Hotel und bat ihn, sich hier auszuruhen, während er zu Hause seine Affären regle. »Sprich nicht mit dem Hausbesorger. Er ist gefährlich. Er wird dich attackieren. Du sagst ein Wort, das ihm nicht passt, und schon schlägt er auf dich los. Versprich mir, dass du dich mit ihm nicht einlässt. Er lügt. Man darf ihm nichts glauben.« »Ich weiß, du hast mich schon einmal gewarnt. Sei sicher, dass ich ihn aus dem Hause entfernen werde.« »Wirklich?« Peter lachte zum ersten Mal. Er griff in die Tasche und reichte Georg ein Bündel zerdrückter Banknoten hin. Er wird Geld wollen. Das ist wohl dein ganzes Vermögen. Den Rest findest du oben in edlerer Gestalt. Die eine Hälfte des sehr großen väterlichen Erbteils steckte in toten Bänden, die andere in der Irrenanstalt. Welche Hälfte war besser angebracht? Einen Rest des Geldes hatte er noch bei Peter erwartet. Nicht darum tut es mir leid, sagte er sich, weil ich ihn jetzt sein Leben lang ernähren muss. Seine Armut ärgert mich, weil ich für dasselbe Geld mehreren Kranken helfen könnte. Dann ließ er ihn allein. Auf der Straße wischte er sich die Hände an seinem Taschentuch ab. Auch über die Stirn wäre er sich gefahren. Die Hand hatte er schon erhoben, da entsann er sich Peters ähnlicher Gebärde. Eilig fiel die Hand nieder. Vor der Wohnungstür hörte er lautes Geschrei. Sie stritten sich drinnen. Auf sein heftiges Läuten öffnete die Frau. Sie hatte verweinte Augen und trug denselben komischen Rock wie am frühen Morgen. »Bitte, Herr Bruder«, kreischte sie. »Bitte, er ist frech. Er hat die Bücher versetzt. Kann ich vielleicht was dafür? Jetzt will er mich anzeigen. Das darf nicht sein, sag ich. Ich bin eine anständige Frau.« Georg bot ihr seinen Arm. Rasch griff sie zu. Vor dem Schreibtisch seines Bruders bat er sie, Platz zu nehmen. »Machen Sie es sich bequem«, sagte er. »Sie fühlen sich doch hoffentlich wohl hier?« »Eine Frau wie Sie müsste man auf Händen tragen.« »Sie sollten ein eigenes Geschäft führen. Sie sind die geborene Geschäftsfrau. Man wird uns doch hier nicht stören.« Er ging zur Verbindungstür und rüttelte an der Schnalle. »Verschlossen. Gut. Sperren Sie bitte auch die andere Tür zu.« Sie gehorchte. Er verstand es sich, auf der Stelle in den Besitzer und die Hausherren in Gäste zu verwandeln. »Mein Bruder verdient sie nicht. Sie müssen weg von ihm. Er wollte sie wegen ihres doppelten Ehebruchs anzeigen. Ich habe ihn davon abgebracht.« »Einen solchen Mann muss jede Frau betrügen.« »Immerhin könnte er es leicht dazu bringen, dass sie bei der Scheidung für die Schuldige erklärt werden. Sie würden leer ausgehen. Sie müssten ihre alten Tage in Armut und Einsamkeit verbringen. Aber ich werde mich ihrer annehmen. Sie gefallen mir. Sie müssen sofort aus dem Hause. Wenn er sie nicht mehr sieht, wird er nichts gegen sie unternehmen. Ich kaufe ihnen ein Milchgeschäft am anderen Ende der Stadt. Das notwendige Kapital strecke ich unter einer Bedingung vor. Sie dürfen meinem Bruder nie unter die Augen treten. Eine Abmachung dieses Inhalts werden sie unterzeichnen. Sie kommen gut weg dabei. Wegen einiger Bücher, die weggekommen sind, soll eine Frau wie Sie leiden? Das dulde ich nicht. Erlauben Sie, gnädige Frau, dass ich Ihnen als Ihr Schwager die Hand küsse? Dem Hausbesorger nehme ich die Stelle, er hat sich zu Ihnen frech benommen. Von nun an kann er ein anderes Haus besorgen. Sie werden bald wieder heiraten. Sie haben doch, was eine Frau braucht. Nichts fehlt. Glauben Sie mir, wenn ich nicht verheiratet wäre, ich würde Sie zur Sünde verführen. Aber vor der Frau meines Bruders habe ich Respekt.« Er sprach mit Leidenschaft. Jedes Wort hatte die berechnete Wirkung. Sie verfärbte sich. Aus ihrem Mund floss Speichel. Die Augen traten ihr aus den Höhlen. Erst vor Angst, dann vor Liebe. Bis in die Haare pflanzte sich ihre Erregung fort. Hätte er sie umarmt, sie wäre in Ohnmacht gefallen. Die Hand und ein großer Teil des Arms lagen beteuernd über der Brust. »Bücher seien keine weggekommen.« Die Pfandscheine habe sie noch. Ungeschickt wandte sie sich ab und holte aus dem Rock ein dickes Bündel. Eine halbe Stunde später half sie ihm bei seiner Unternehmung gegen den Hausbesorger. Sie wissen wohl nicht, wer ich bin, schrie Georg den Mann an. »Polizeipräsident von Paris in Zivil!« »Ein Wort von mir. Und mein Freund, der hiesige Präsident, lässt Sie verhaften. Ihre Pension verlieren Sie. Reden Sie nichts! Ich kenne Sie durch und durch. Sie sind ein verkapptes Individuum. Sie verlassen das Haus. Morgen früh sehe ich Sie hier nicht mehr. Sie sind ein Subjekt. Packen Sie Ihre Sachen zusammen. Ich erteile Ihnen eine Rüge, vorläufig. Ich werde Sie ausrotten, Sie Verbrecher. Wissen Sie, was Sie getan haben? Die Spatzen pfeifen es von den Dächern.« Benedikt Pfaff, der starke rote Lümmel, zog seine Muskeln ein, kniete nieder, faltete die Hände und bat den Herrn Präsidenten um Vergebung. Die Tochter sei krank gewesen. »Sie wäre von selbst auch gestorben. Was bleibt einem übrig?« »Er habe ein Unglück, wenn er das gewusst hätte.« »Der Mensch habe nur sein Guckloch. Die paar Bettler müsse man ihm gönnen.« Pfaff verpflichtete sich, alle versetzten Bücher schon am nächsten Morgen persönlich einzulösen. Auf sein Haus musste er verzichten. Am anderen Ende der Stadt, neben dem Milchgeschäft der Frau, bekam er eine Tierhandlung. Die beiden erklärten sich bereit, zusammenzuziehen. Die Frau bedang sich aus, nicht geschlagen und nicht gezickt zu werden. Außerdem dürfe sie die Besuche des Herrn Bruders empfangen, wann der wolle. Pfaff willigte geschmeichelt ein. Gegen das Zwickverbot hatte er Bedenken. Er sei auch nur ein Mensch. Außer der Liebe, zu der sie sich verpflichteten, hatten sie einander zu überwachen. Verirrte sich der eine Teil in die Nähe der Ehrlichstraße, so meldete es der andere sofort nach Paris. Geschäfte und Freiheit gingen dann unbarmherzig verloren. Auf die erste Nachricht erfolge telegrafisch ein Haftbefehl. Der Angeber habe Anspruch auf Belohnung. Pfaff schiss auf die Ehrlichstraße, wenn er unter lauter Kanarienvögeln wohne. Therese beschwerte sich. Bitte, er scheißt schon wieder. Er soll nicht immer scheißen. Pfaff wäre lieber Wirt geworden. Am liebsten Zirkusdirektor mit einer eigenen Athletennummer und gezähmten Vögeln, die auf Befehl gleich singen und auf Befehl wieder kuschen. Der Präsident gab ihm die Erlaubnis, falls sein Geschäft zu viel trage und er sich treu und brav führe, ein Gasthaus oder einen Zirkus zu eröffnen. Therese sagte nein. Zirkus sei unanständig. Eine Wirtschaft? Ja. Sie werde das Gasthaus führen, er den Zirkus. Der Herr sei er, die Frau sei sie. Kunden und Gäste aus Paris, versprach der Herr Präsident. Drei Tage später hielt der Besitzer seinen Einzug im Haus. Sein erster Blick galt dem Kabinett. Es war leer. Die Stelle der Klappe bezeichnete ein wüstes Loch in der Mauer. Pfaff, der Erfinder, hatte sein Patent herausgebrochen und eingepackt. Die Bibliothek oben war intakt. Die Verbindungstüren standen sperrangelweit offen. Vor dem Schreibtisch ging Peter einige Male auf und ab. »Die Teppiche haben keine Flecken«, sagte er und lächelte. »Hätten Sie Flecken, so würde ich Sie verbrennen. Ich hasse Flecken.« Aus den Laden zog er Manuskripte und türmte sie auf dem Schreibtisch hoch. Die Titel las er Georg vor. »Arbeit für Jahre, mein Freund. Und jetzt zeige ich dir die Bücher.« Peters Arbeitslust regte sich gewaltig. Sie weckte in Georg die Sehnsucht nach dem Ort, wo er ein ebenso absoluter Herrscher war wie Peter in seiner Bibliothek. Spät am Abend nahmen sie Abschied voneinander. Peter bedankte sich für die geleisteten Dienste. Mit gehässiger Pedanterie zählte er sie einzeln auf. Den wichtigsten, die Entfernung der Frau, unterschlug er. »Ich schreibe dir nicht«, schloss er. »Das kann ich mir denken. Bei der vielen Arbeit, die du dir vorgenommen hast.« »Nicht deswegen. Ich schreibe aus Prinzip niemandem. Briefschreiben ist Müßiggang.« Wenn du mich brauchst, telegrafiere. In 6 Monaten besuche ich dich wieder. Wozu? Ich brauch dich nicht. Seine Stimme klang zornig. Der Abschied ging ihm wohl nahe. Im Zuge spann Georg seine Gedanken weiter. Wäre es ein Wunder, wenn er ein wenig an mir hängt? Jetzt hat er alles genau, wie er es will. Kein Lufthauch stört ihn. Die Errettung aus der höllischen Bibliothek stimmte ihn freudig. Voller Ungeduld erwarteten ihn 800 Gläubige. Der Zug fuhr zu langsam. Eins, zwei. Zwei? Ich zähle bis drei. 1 Million. Zählen kann jeder. 18. Erst muss der Mann sterben. Den Rest. Ich will den Rest. Das gibt's nicht. Ich zwei. Bin ein die Ultima. Frau im Hause. Zählen kann jeder. Die Erbschaft gehört mir. Eins. Ich habe hier zu befehlen. Zwei. Zählen kann jeder. Ich zähl auch. Ich will den Rest. Ich will alles. Der rote Hahn. Peter sperrte hinter seinem Bruder die Wohnungstüre zu. Sie war durch 3 komplizierte Schlösser und breite, schwere Eisenstäbe gesichert. Er rüttelte an ihnen, sie gaben um keinen Nagel nach. Wie aus einem einzigen Stück Stahl. Hinter ihr war man wirklich zu Hause. Keen löschte das Licht im Vorzimmer aus. Man hatte nur an einem Schalter zu drehen und schon war es finster. Durch Ritzen drang aus dem Arbeitszimmer ein schwacher Schimmer zu ihm und streifte zärtlich seine Hosen. Wie viel Hosen hatte er gesehen? Das Guckloch existierte nicht mehr. Der Rohling hatte es ausgebrochen. Nun lag die Mauer verödet, morgen zog ein neuer Pfaff unten ein und mauerte die Wand zu. Hätte man sie gleich verbunden. Die Serviette starrte vom Blut. Das Wasser im Becken war gefärbt, wie nach einer Seeschlacht bei den Kanarischen Inseln. Alle Vögel wurden umgebracht. Ganz kleine Kehlen haben sie unter den gelben Federn. Wer sollte das glauben? Die mächtige Stimme und bis man die Kehlen findet. Hat man sie, so presst man sie zu. Der 4-stimmige Gesang ist zu Ende. Überall spritzt heißes Blut. Keen wischte Blut und Schein von seinen Hosen weg. Statt ins Arbeitszimmer, aus dem das Licht über ihn hergefallen war, ging er durch den langen, dunklen Korridor in die Küche. Auf dem Tisch lag ein Teller mit Gebäck. Er packte die gelben weichen Wecken, sie waren wie Vogelleichen, und füllte sie in die Brotbüchse. Die sah aus wie ein Krematorium. Das versteckte er im Küchenkasten. Auf dem Tisch blieb der Teller allein zurück, leuchtend und blendend weiß, ein Kissen. Darüber lagen die Hosen. Ja, die Hosen. Therese hatte es aufgeschlagen. Ich lese jede Seite 6-mal. Sie hielt erst auf Seite 20. Sie hatte Handschuhe an. Sie will ihn zur Unzucht verführen. Er will nur ein Glas Wasser. Sie holt es. Ich verreise auf 6 Monate. Bitte, das darf nicht sein. Es ist notwendig. Ich erlaub es nicht. Ich verreise aber doch. Dann sperr ich die Wohnungstür zu. Die Schlüssel hab ich. Bitte, wo? Hier. Und wenn ein Brand ausbricht? Wenn ein Brand ausbricht? Keen trat zur Wasserleitung und drehte den Hahn ganz auf. Mit voller Wucht schoss der Strahl in die schwere Muschel hinein, es hätte sie fast gesprengt, bald war sie mit Wasser gefüllt. Über den Küchenboden floss die Flut und löschte alle Gefahr. Er drehte den Hahn wieder zu. Auf den Steinfliesen glitt er aus. Er schlüpfte in die Kammer daneben. Sie war leer. Er lächelte sie an. Früher stand hier ein Bett und an der Wand gegenüber ein Koffer. Im Bett schlief die blaue Sieben. Im Koffer waren ihre Waffen versteckt. Röcke, Röcke und Röcke. Da legten sich die Falten hin. Da standen sie gestärkt wieder auf. Später zog sie zu ihm hinüber und nahm sich die Möbel mit. Da erblassten die Wände vor Freude. Seither sind sie weiß geblieben. Sie ließ sich beruhigt einsperren und pochte auf ihre Schlüssel. Eines Tages schloss sie die Kammer auf. In der Küche fand sich kein Brosam mehr. Und was fand sich in der Kammer? Ratten. Ratten tauchen plötzlich auf in Häusern, die nie welche hatten. Man weiß nicht, woher sie kommen, aber sie sind da. Sie fressen alles zusammen. Gute, gesegnete Ratten und lassen für hungrige Weiber einen Haufen Zeitungen zurück. Da liegen sie noch, sonst nichts. Zeitungen schmecken ihnen nicht. Ratten hassen Zellulose. Keen griff, so eilig sein Arm ihm gehorchte, nach einem Zeitungsblatt. Er musste sich nur wenig bücken, der Stoß reichte bis über seine Knie. Er drückte ihn heftig zur Seite. Der Boden vor dem Fenster in seiner ganzen Breite war von Zeitungen eingenommen. Hier wurden die alten Blätter seit Jahren aufgestapelt. Er neigte sich zum Fenster hinaus. Im Hofe war es dunkel. Von den Sternen drang Licht bis zu ihm. Für die Zeitung war es nicht genug. Vielleicht hielt er sie zu weit weg. Er näherte sie den Augen. Seine Nase berührte das Papier und saugte den Geruch nach Petroleum gierig und angstvoll ein. Da bebte das Papier und knisterte. Aber die Augen fahndeten nach einer Überschrift, so groß, dass sie sich lesen ließe. Als erstes nahm er aus ein großes M. Von Mord war also die Rede. Gleich dahinter kam wirklich ein O. Die zweite Überschrift begann mit einem B. Und gleich danach kam ein R. Brand. Mord und Brand verheert die Blätter, das Land und die Köpfe. Nichts interessiert sie so sehr. Brand. Folgt auf den Mord kein Brand. So fehlt ihnen was am Behagen. Am liebsten würden sie ihn selber legen. Zum Morden fehlt ihnen der Mut. Keen warf das Blatt auf den Haufen der übrigen zurück. Die Zeitung, auf die er abonniert war, musste er abbestellen, schleunigst. Er verließ die hässliche Kammer. »Aber es ist doch Nacht«, sagte er laut auf dem Gang. »Wie soll ich sie jetzt abbestellen?« Um weiterzulesen, zog er seine Uhr. Sie bot ihm nur ein Zifferblatt. Die Zeit ließ sich nicht entziffern. In der Bibliothek drüben war ja Licht. Es brannte ihn, die Zeit zu wissen. Er betrat sein Arbeitszimmer. Es war gerade 11. Doch keine Kirchglocke schlug. Gegenüber die gelbe Kirche. Auf dem kleinen Platz die Menschen schlichen aufgeregt hin und her. Der bucklige Zwerg hieß Fischerle. Er heulte zum Steinerweichen. Pflastersteine hüpften auf und nieder. Das Theresianum war von Polizei umstellt. Die Operationen litt ein Major. Den Verhaftbefehl trug er in der Tasche. Der Zwerg hatte ihn selbst durchschaut. Oben amtierte das Schwein. Bücher gewissenlosen Bestien wehrlos ausgeliefert. Das Schwein stellte ein Kochbuch zusammen mit 103 Rezepten. Keen hörte Hilferufe. Verzweifelt zog er an der Schnur, welche zum Oberfenster führte, und die Klappen über ihm flogen auf. Er lauschte. Die Hilferufe schwollen an. Er misstraute ihnen. Er lief ins nächste Zimmer und zog auch hier an der Schnur. Hier tönten die Hilferufe leiser. Der dritte Raum widerhallte gellend. Ach, ihn verwirrten seine Ohren. Er zerrte die Leiter, ihrer widerstrebenden Schiene zum Trotz, bis in die Mitte des Arbeitszimmers und stieg auf die höchste Sprosse. Sein Oberkörper ragte übers Dach, an den Scheiben hielt er sich fest. Da hörte er die wilden Rufe. Es waren schreiende Bücher. In der Richtung des Theresianums gewahrte er einen rötlichen Schein. Zögernd kroch es über den schwarzen, klaffenden Himmel daher. Petroleumgeruch war in seiner Nase. Feuerschein, Schreie, Gestank, das Theresianum brannte. Sie heißen? Dr. Peter Keen. Beruf? Vor ihm saß eine Uniform ohne Nase. Der größte lebende Sinologe. Unmöglich. Ich schwöre. Sie schwören falsch. Nein. Verbrecher. Ich bin bei Verstand. Ich gestehe. Ich habe sie umgebracht. Wo ist das Geld? Geld? Sie haben gestohlen. Ich bin kein Dieb. Raubmörder. Mörder. Raubmörder. Mörder. Mörder. Sie sind verhaftet, Sie bleiben hier. Aber er will nicht. Er bewacht das brennende Theresianum. Langsam hob er die Lider. Jener rötliche Schein war verblasst und die Feuerwehr an Ort und Stelle endlich. Der Himmel klagte nicht mehr. Keen stieg von der Leiter hinunter. Die Hilferufe in allen Zimmern waren verstummt. Um sie nicht zu überhören, falls sie wieder begännen, ließ er die Oberfenster weit offen. In der Mitte des Zimmers hing die Leiter bereit. Stieg die Not aufs Höchste, so verhalf sie zur Flucht. Wohin? Ins Theresianum. Das Schwein lag unter Balken verkohlt. Dort, unerkannt in der Menge, gab es jetzt viel zu tun. Verlass das Haus! Vorsicht! Panzerautos durchfahren die Straßen, mit Mann und Ross und Wagen. Die glauben, sie haben ihn schon. Der Herr wird sie grimmig schlagen und er, der Mörder, entwischt. Aber vorher verwischt er die Spuren. Er kniet vor dem Schreibtisch nieder, er fährt mit der Hand über den Teppich. Da ist die Leiche gelegen. Ob man das Blut noch sieht? Man sieht nichts. Er bohrt seine Finger tief in die Nasenlöcher hinein. Sie riechen nur ein wenig nach Staub. Kein Blut. Man muss genauer hinsehen. Das Licht ist schlecht. Es hängt zu hoch. Die Schnur der Tischlampe reicht nicht so weit. Auf dem Schreibtisch liegen Streichhölzer. Er zündet gleich 6 auf einmal an, 6 Monate, und legt sich über den Teppich. Von ganz nahem leuchtet er ihn ab nach Blutspuren. Die roten Streifen gehören zum Muster. Sie waren schon immer da. Man muss sie vertilgen. Die Polizei hält sie für Blut. Man muss sie ausbrennen. Es klopft. Polizei steht vor der Tür. Keen öffnet nicht. Er hält sich die Ohren zu. Es klopft. Er versteckt sich hinter ein Buch. Auf dem Schreibtisch liegt es. Er will darin lesen. Die Buchstaben tanzen auf und ab. Kein Wort ist zu entziffern. Ich bitte um Ruhe. Vor seinen Augen flimmert es glutrot. Unzählige, zählige Bücher stehen in Flammen. Er sitzt. Lesen darf er, wann er will, aber das Buch ist ja gar nicht offen. Er hat vergessen, es aufzuschlagen. Dummheit verdient Schläge. Er schlägt es auf. Er schlägt die Hand drauf. Hab ich dich. Es schlägt 11. Aus der ersten Zeile löst sich ein Stab und schlägt ihm eine um die Ohren. Blei. Das tut weh. Schlag. Au. Noch einer. Nein. Noch einer. Schlag. Zur Hilfe. Eine Fußnote tritt ihn mit Füßen. Immer mehr. Er taumelt. Zeilen und ganze Seiten. Alles fällt über ihn her. Die schütteln und schlagen ihn, die beuteln ihn, die schleudern ihn einander zu. Blut. Lasst mich los. Verdammtes Gesindel. Zur Hilfe. Zur Hilfe. Georg. Georg. Zur Hilfe. Zur Hilfe, Georg. Aber Georg ist fort. Peter springt auf. Er steht. Er steht allein. Georg ist fort. Den hat er überlistet. Ha, was weiß der vom Mord? Testament nicht nötig. Der einzige Erbe nimmt sich, was er will. Sonderzug nach Paris. Bibliothek Kien. Ihr Schöpfer, der Psychiater Georges Kien. Natürlich. Wer sonst? Und der Bruder, der Sinologe? Irrtum. Das ist kein Bruder. Namensgleichheit, Zufall. Ein Mörder. Der Mörder seiner Frau. Mord und Brand. Auf Testamente sind alle aus. Jeder rechnet mit dem Tod seines Nächsten. Buchstaben klappern im Buch. Sind gefangen und können nicht heraus. Blutig haben sie ihn geschlagen. Er droht ihnen mit dem Feuertod. So rächt er sich an allen Feinden. Die Frau hat er umgebracht. Das Schwein liegt verkohlt. Georg bekommt keine Bücher. Und die Polizei bekommt ihn nicht. Ohnmächtig pochen die Buchstaben. Draußen pocht laut Polizei. Öffnen Sie! Nie! Im Namen des Gesetzes! Schwätzes! Schwätzes! Machen Sie auf! Lauf! Lauf! Sofort! Sofort! Fort! Fort! Sie werden erschossen! Possen! Possen! Wir röchern sie aus! Laus! Laus! Die wollen seine Tür erschlagen. Krach, krach, krach. Schwerer werden die Schläge. Man hört sie bis zu ihm hinein. Krach, krach. Schweine stehen vor der Tür und berennen sie mit eckigen Bäuchen. Verschanzen! Ho, ruck, krach, ho! Ruck, krach! Von den Regalen stürzen sich Bücher zu Boden. Er fängt sie mit langen Armen auf. Sehr leise, damit man ihn von außen nicht höre, trägt er Stoß um Stoß in den Vorraum hinüber. An der eisernen Türe schichtet er sie hoch. Und noch während der wüste Lärm sein Hirn zerfetzt, baut er aus Büchern eine mächtige Schanze. Der Vorraum füllt sich mit Bänden und Bänden. Vor dem Schreibtisch der Teppich brennt lichterloh. Er geht in die Kammer neben der Küche und schleppt die alten Zeitungen sämtlich heraus. Er blättert sie auf und zerknüllt sie, ballt sie und wirft sie in alle Ecken. Er stellt die Leiter in die Mitte des Zimmers, wo sie früher stand. Er steigt auf die 6. Stufe, bewacht das Feuer und wartet. Als ihn die Flammen endlich erreichen, lacht er so laut, wie er in seinem ganzen Leben nie gelacht hat. Die Blendung von Elias Canetti. 12. Teil: Welt im Kopf. Mit Manfred Zapatka als Erzähler, Samuel Finzi als Peter Kien, Karl Markowitsch als Georg Kien, Birgit Minichmeier als Therese Krumpholz, Wolf Bachofner als Hausbesorger Pfaff,